WDR 3 Hörspiel. Dazu begrüßt sie Katja Schwiglewski. Guten Abend. Welche Beitrittsperspektive haben die Balkanstaaten, die noch nicht zur Europäischen Union gehören? Darum geht es auf der Westbalkan-Konferenz in Posen, die heute auf Ministerebene begonnen hat und morgen als Gipfeltreffen mit Bundeskanzlerin Merkel fortgesetzt wird. Vor 20 Jahren tobte auf dem Balkan ein blutiger Bruderkrieg. Das ist noch gar nicht so lange her. In diesen Krieg hat sich die NATO, hat sich damit auch Deutschland eingeschaltet. An jene Ereignisse 1999 und die Nachwehen der Kriegserfahrungen mitten in Europa erinnert die Hörspielreihe Ey, Jugo. Wissen Sie noch, wo Sie damals waren, als sich Deutschland zum ersten Mal wieder an einem Krieg beteiligte? Als Bomben auf die serbische Hauptstadt Belgrad und andere Städte Ex-Jugoslawiens fielen? Wahrscheinlich eher nicht, aber Barbie Markovic weiß ganz genau, wo sie damals war. Im 12. Stock eines Hochhauses in Belgrad. Sie ist die junge Frau, von der wir gleich hören, die am 24. März 1999 im 12. Stock ihres Wohnhauses steht, als die Sirenen aufheulen. Da war tagelang vorher über die Wahrscheinlichkeit von Luftangriffen in den Medien diskutiert worden. Jetzt waren sie plötzlich da. Für das WDR-Hörspiel hat Barbie Markovic ihr Tagebuch aus der Zeit der Bombardierung übersetzt und bearbeitet. Sie stellt es neben staatliche Medienberichte und Alltagsgeschichten aus einem Leben, das auf einmal in seinen Fundamenten erschüttert ist und doch weitergehen muss. Heute könnte man fast den Eindruck gewinnen, als sei Gras über dieses Kapitel gewachsen. Doch dieser Eindruck täuscht. Frag die Angst von Barbie Markovic. Bojana hat mir über Viber geschrieben, dass sie als letzte Klassensprecherin eingeladen worden ist, unsere alte Klasse aus dem 13. Belgrader Gymnasium zu versammeln, damit wir 20 Jahre Matura feiern. Bei der Matura-Feier 1999 war Bojana so wenig anwesend wie ich, aber das hat inzwischen niemand mehr gewusst. Statt Kleidern kauften wir damals eine überschaubare Menge Gras und blieben mit noch ein paar Freundinnen bei mir zu Hause. Jetzt ist Bojana zu einer enthusiastischen WhatsApp-Gruppe hinzugefügt worden, in der sich andere Klassensprecherinnen schon darüber austauschten, wie toll es damals war und dass man nie wieder so jung sein werde und was für Kleider und Frisuren man auf dem gemeinsamen Matura-Bild hatte. Besonders populär und gleichzeitig uncool war die sogenannte Sarma-Frisur, bei der die Haare zu einer Sarma, einer Kohlroulade oder zu mehreren Sarmas gerollt wurden. In der WhatsApp-Gruppe hat eine eifrige Mitschülerin schon eine bunte Excel-Liste mit Namen und Telefonnummern angelegt, die sie einladen wollte. Bojana hat gemeint, stell dir vor, auch wenn wir uns treffen würden, worüber würden wir reden? Wir könnten mit Kinderfotos Quartett spielen, habe ich gesagt. Wir könnten uns gegenseitig fragen, wo wir zu bestimmten historischen Ereignissen waren, hat Bojana gesagt. Wo warst du, als Lady Di beim Unfall gestorben ist? Wo warst du, als an 9/11 das World Trade Center eingestürzt ist? Wo warst du, als du gehört hast, dass Michael Jackson gestorben ist? Und ich wollte schon schreiben, dass das ein gutes Spiel sei und dass ich so etwas gerne spielen würde. Aber Bojana hat dann noch gefragt. Wo warst du, als die Bombardierung begonnen hat? Und damit hat sie alles zubetoniert und mich auf einen Erinnerungstrip geschickt. Private Erlebnisse aus Keller verstecken sind für andere Menschen unverständlich und fad wie fremde Albträume. Frag die Angst von Barbie Markovic. Regie Susanne Krings. Im Lift auf dem Weg in den 12. Stock habe ich versucht, den üblichen Spuckegeruch auszublenden. Trotzdem kam es mir hoch. Mein Discman mit dem ersten Darkwood Dub-Album war möglichst laut aufgedreht, aber die Sirene übertönte die Musik problemlos. Nachdem die Nachbarin vom 13. Stock im Treppenhaus schreiend an mir vorbeigerannt und zu Fuß die Treppe hinuntergehetzt waren und meine Großmutter gesagt hatte, es sei Krieg, suchte ich die Fernbedienung, um mein Schicksal aus dem Fernseher herauszulesen. In RTS lief Puppentheater. Und das nahm ich als Beweis dafür, dass alles okay sei. was aber ein Irrtum war, weil bald darauf eine Männerstimme das Programm unterbrach. Heute hat die NATO eine Invasion auf die Sozialistische Republik Jugoslawien begonnen. Ein souveränes Land wurde angegriffen, gegen alle Prinzipien und Normen des internationalen Rechts. Die Regierung ruft alle Bürger, die Armee, die Polizei und alle anderen Verteidigungssubjekte dazu auf, ihr Verfassungsrecht auszuüben. Das Fernsehprogramm änderte sich danach. Ein rustikales Musikvideo unter dem Namen »Wir lieben dich, unsere Heimat« wurde zum ersten Mal abgespielt. Der Text war so trashig und unspezifisch patriotisch, ein echter Brainwash, ein Überfall, ein Akt des Vandalismus gegen souveräne, unabhängige Leute wie mich. Und wurde so oft gespielt, dass ich es am Abend schon auswendig konnte. Das Lied wurde ein unguter Ohrwurm und das offizielle Musikstück zur Verteidigung gegen die Operation Allied Force. Der Text hat sich gereimt, aber im Großen und Ganzen ging er so. Jahrhundertealte Wahrzeichen zieren unsere Truppen. Die dreifarbige Fahne flattert an der Spitze, deine und meine. Mit ihren Blicken umarmen die Piloten die Siedlungen und fruchtbaren Felder. Im Hafen ruft den Matrosen die unendliche blaue Meeresweite. Die Liebe wird mit Liebe zurückgezahlt. Wir lieben dich, unser Vaterland. Die Liebe wird mit Liebe zurückgezahlt. Wir lieben dich, unser Vaterland. Mit uns bist du sicher, mit uns bist du stärker. Mit deinem Namen im Herzen schreitet auch deine Armee voran. Im Zusammenhang mit den Bildern der Soldaten, die im Video aus Hubschraubern springen und in einem Feld landen, wo eine Braut sich um ihre eigene Achse dreht, fühlte ich plötzlich Unbehagen. Ich starrte den Fernseher noch lange an. Das Lied ist ständig gelaufen. Gelegentlich hat man es unterbrochen, um die Verkündungen zu wiederholen. Bleiben Sie ruhig. Gehen Sie in Ihr Kellerversteck. Großmutter und ich waren uns einig. Wir gehen nicht in den Bombenkeller. Sicher nicht zu den Nachbarn. Wir sind ja die verrückte Familie vom 12. Stock. Großmutter war senil und bösartig. Ich war alternativ bekifft und schüchtern. Ich glaubte fest an meine moralische Überlegenheit dem Durchschnitt gegenüber. Das Wort Serbien benutzte ich lediglich als Schimpfwort. Ich fand, dass ich tolerant war. Ich verstand nicht, wie ein Krieg überhaupt möglich war. Ich sah herab auf alles, was vom Land kam, weil das in Belgrad zum guten Ton gehörte. Erst Jahre später habe ich begriffen, dass das Letztere problematisch war. Bis zum Ende der Bombardierung sind wir kein einziges Mal in den Keller gegangen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit der Luftangriffe seit Tagen in den Medien verhandelt wurde, überraschte mich die Situation ziemlich. Bis zur letzten Sekunde glaubte ich nicht, dass Belgrad bombardiert würde. Daran, dass Belgrad bombardiert würde, glaubte ich fest nicht, weil Hunderttausende seit Jahren gegen die Regierung protestierten, weil unser Freundeskreis jetzt zu coolen Konzerten ging, wenn es welche gab, weil wir friedlich kifften, weil ich überhaupt endlich Freunde hatte, weil ich schlecht informiert war und weil Krieg immer unvorstellbar ist, bis du ihn hören kannst. 23.03.99, 20.45 Uhr. Ich esse eine Dattel und stelle mir vor, wie es wäre, eine Kakerlake zu essen. Großmutter hat gefragt, ob auch ich Schüsse gehört hätte. Und ich fand es extrem uncool, dass sie Schüsse sagte, weil man bei Bomben eher von Explosionen sprechen muss. Als auch ich die ersten Explosionen in der Ferne hörte, schrieb ich in mein Tagebuch, dass etwas beginnt, aber ich wusste nicht was. Im Kopf hatte ich zu Bombardierung Belgrads trotz aller Kriege der 90er Jahre vor allem Referenzbilder aus dem Jahr 1941. Zertrümmerte Häuser und kleine, namenlose Figuren in Schwarz-Weiß. Das Telefonnetz war sofort überlastet. Ich drehte die Wählscheibe langsam und zackig, dann schnell, dann flüssig, aber ich bin immer wieder rausgefallen. Am häufigsten wählte ich 533-5275, das war Bojanas Nummer, aber auch 532-2188, 533 3650 und nur ein paar Mal 624 683. Nach 1000 Versuchen habe ich aufgegeben. Die Schulen haben am nächsten Tag zugemacht. Eine dicke, klebrige Schicht aus Angst und Langeweile hat sich über die ganze Stadt und wahrscheinlich auch das ganze Land gelegt und hat allmählich sämtliche Menschen und ihre Organe bedeckt. Diese Langeweile war ein Teenager-Killer. Der Luftangriff kündigt sich durch ein ununterbrochenes, heulendes Geräusch an. Schalten Sie das Licht aus. Drehen Sie Wasser und Gas ab. Machen Sie alle elektrischen Geräte aus. Löschen Sie das Feuer. Öffnen Sie die Fenster. Legen Sie Frottedecken über Ihre Fenster. Kleben Sie alle Fenster und Glasflächen mit einem breiten Klebeband kreuzförmig ab. Öffnen Sie die Vorhänge und ziehen Sie Rollos und Fensterläden zu. Verlassen Sie die Wohnung und begeben Sie sich ruhig in das Ihnen zugeteilte Kellerversteck. Hören Sie auf den Kellerverstecksleiter. Bewegen Sie sich nicht unnötig. Lassen Sie die Haustiere zu Hause. Rauchen Sie nicht, trinken Sie nicht und bleiben Sie still. Verlieren Sie Ihren Kopf nicht. Das Ende des Luftalarms wird durch einen regelmäßigen Dauerton signalisiert. 24.03.22:05 Uhr. Großmutter wollte eine Frottedecke über mein Fenster legen. Ich habe ihr das Licht abgedreht. Sie tappte im Dunkeln herum. Sie stolperte und schmatzte und atmete schwer. Und am Ende hat sie es im Dunkeln geschafft. Sie hat sich beinahe ihr Genick gebrochen. Hartnäckige Frau. Aber ich wollte das Licht nicht anschalten. Ich wollte nicht, dass sie eine Frottedecke über mein Fenster legt. Zombie-Sonu. Ozloglašeni film Zombie Town, koji se bavi ovdašnjom lokalnom. Unser Blickfeld wurde in den nächsten Tagen schlagartig eng wie in einer Gefängniszelle. Übermorgen hinaus war nichts zu sehen. Aus Information und Lüge, Depression und Deprivation, beziehungsweise Liebe und Tramadol ließen wir komplizierte Mutanten wachsen. Ja, wir waren dagegen, dass man in unserem Namen mordet. Unsere moralische Unversehrtheit hielten wir sogar für einen großen Erfolg. Wir hörten B-92, wie es sich gehörte. Trotzdem waren die Informationen, die uns erreichten, zu 80% falsch. Und auch wenn wir das wussten, konnten wir sie nicht immer mit Fakten ersetzen. Und wir konnten sie auch nicht davon abhalten, in unserem Hirn herumzukreisen. Alle Russen! Die Bombardierung wird nur 4 Tage dauern. Das unsichtbare Flugzeug F-117A wurde abgeschossen. Manche Stadtbewohner platzieren Lokatoren, um die NATO-Flugzeuge zu lotsen. Von den Uranbomben bekommen wir Krebs. Alle Russen! An der Verteidigung des Landes, seiner Integrität und seiner Souveränität müssen sich alle beteiligen. Die ausländischen Kräfte können uns nichts anhaben, weil wir mit Stolz unsere Freiheit verteidigen. Die meisten Supermärkte haben bis am Tag davor normalen Betrieb und man kann noch Bücher und Eis darin finden. Alle Russen! Die Armee wird auf Gewalt mit Gewalt antworten. Die Bomben können keine Probleme lösen. Alle Völker Jugoslawiens teilen das gemeinsame Leid. Jeder Raucher bekommt 2 Zigarettenschachteln. 26.03.21:08 Uhr. Eine Szene aus Serbien. Die Braut, ganz in Weiß, flattert im Wind. Sie schluchzt mit einem Stickrahmen in der Hand. Der Bräutigam mit dem lokalen Trachtenhut auf seinem Kopf und einer Tamburika in den Händen schreit, bis seine Stimmbänder reißen. Auf Wiedersehen, Mutter, Schwester und Braut. Ein Kriegslied beginnt und der Bräutigam geht zu Fuß in den Kosovo. Während er in der Ferne verschwindet, wird der Mutter bewusst, dass er nur diese eine gerissene Hose hat. Die Braut fällt in Ohnmacht. Übrigens haben wir uns hier an die Sirenen gewöhnt, wie Junkies. Klaustrophobie und Ferne wirken sich aus. Alle Russen! Serbien ist keine Handvoll Reis. Die Bomben verfehlen ihre Ziele. Serbien verteidigt Europa vor der amerikanischen Hegemonie. Es mangelt an nichts, außer Benzin und Tabak. Alle Russen! Erdgas fließt die Donau entlang. Kinder verschlucken sich vor Angst. Die Gründe für die Bombardierung werden täglich dümmer. Unsere Arbeit verhilft uns zu unserem Sieg. Alle Russen! Am Stadtrand saß ein Mädchen namens Milica auf dem Töpfchen, als sie von einer Bombe getötet wurde. Ein Tiger im Zoo hat im Bombenlärm aus Angst seine eigene Tote gefressen. Die Bomben breiten radioaktive Strahlung aus. Der Papst betet für den Frieden im Kosovo. Alle Russen! Das Wichtigste ist, die Panik nicht zuzulassen. Zivilisten sind ebenfalls Angriffsziele. Die Bäckereien sind voll im Betrieb. Alle wussten. Wir können uns selbst am besten helfen. Belgrad wird wieder angegriffen werden. Kosovo ist Serbien. Alle wussten. Die Bürger können die NATO auf Schadensersatz verklagen. Die Supermärkte verkürzen ihre Arbeitszeit. Die meisten Briten sind gegen die Bombardierung. Operation Allied Force macht sich keine Gedanken um Kinder. 27.03. Ich könnte aufhören, etwas zu tun. Austrocknen, langsam bis zu den Knochen. Und die Leute sagen, sie war hier irgendwo, hat aber nichts getan. Sie hat auch nicht gegessen und ist ausgetrocknet wie eine tote Hand. Alle Russen! Schulen und Universitäten bekommen Frühlingsferien bis auf Weiteres. Belgrad trotzt mit Gesang. Nur die NATO konnte das serbische Volk zusammenbringen. Milch ist wichtiger als Sahne. Alle Russen! Die NATO verliert die Nerven. Das Leben ist doch stärker als die Aggression. Die sogenannten Jäger suchen die Lokatoren. Die ganze Welt bewundert unseren Mut. Alle Russen! Metallica wird nach dem Krieg in Belgrad spielen. Milosevic setzt sich für den Frieden ein. Noch eine weitere Brücke wird zerstört. Die Bomben können unseren friedliebenden Geist nicht töten. Alle Russen! Auch die Friedensbrücke in Novi Sad wurde zerstört. Die Kassettenbomben töteten Menschen. Hunderttausende haben im Regen gesungen. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Alle Russen! Das Gras namens Albanka wird mit LSD bespritzt. Die Bombardierung geht nicht gegen uns, sondern nur gegen die Regierung. In Europa gibt es keine Staatsgrenzen mehr. Man wird die Städte gar nicht bombardieren. Die heimische Armee hat keine Kampfmunition, aus Angst vor einem Putsch. Uhr. Eine planlose Woche ist schon hinter uns. Wir aßen weniger als gewöhnlich und sahen hässlicher aus als gewöhnlich. Wir tranken wie gewöhnlich. Falls wir nicht sterben, sehen wir uns morgen. Falls wir sterben, werden wir morgen werden. Einerseits fielen die Bomben und brüllten die Sirenen und mein Zimmer würgte mich. Andererseits stopfte mich das Fernsehen mit falschen Informationen und patriotischer Gehirnwäsche voll. Ich war isoliert und in 624-683 verliebt. Bisher verging für mich und meine Freunde das halbe Leben an Bushaltestellen. Oft kamen die Busse mehr als eine Stunde nicht. Keine einzige von 8 Linien. Dann kam zum Beispiel eine 53, dreifach überfüllt, und ich habe es nicht reingeschafft. Schließlich war ich in einem Bus drin, aber der ging auf der Strecke kaputt. Warten ist immer die gleiche Zeile lesen und dann wieder die gleiche Zeile und dann wieder von vorne die gleiche Zeile im Prust. Ich habe in solchen überfüllten Bussen zwischen grauen Gesichtern und verschwitzten Menschenachseln im Stehen den halben Prust gelesen. Ich wollte unbedingt, dass die Buspassagiere sehen, dass ich anders bin als sie. Eine Jugendliche, die zum Zentrum gehört und nur zufällig in einem peripheren Stadtteil lebt. Jetzt konnte ich mich jedoch schwer abheben. In den ersten Tagen der Bombardierung vermisste ich die Bushaltestelle. Auf der Bushaltestelle haben wir zumindest immer auf etwas gewartet. Jetzt ist das etwas weg. Bojana hat damals gesagt, dass die Splitter der Bomben, die täglich auf Strajevica geworfen werden, oft in ihrer Hausfassade stecken bleiben. Der blinde Radiomoderator Fleka hat behauptet, dass die Belgrader schon längst Zombies seien. Die Stadt nannte er nur noch Zombie-Town. Ein drogensüchtiger Junge im Fernsehen hat prophezeit, dass wir uns alle in Ratten verwandeln würden. Leila hat irgendwie gewusst, dass die Bombardierung 5 Phasen hat, nicht jedoch in welcher Phase wir waren. Der Herr der Zeit, ein lokaler Verrückter, hat uns versichert, dass es endlich Frieden geben würde. Und Kartoffeln. Eine Frau in Bojanas Versteck hat befohlen, dass ich alle nasse Tücher über den Mund pressen gegen das Gift. Hust hat geschrieben, dass er das Gesicht von Albertine vor jedem Treffen aus dem Gedächtnis zusammenzusetzen versuchte und scheiterte. Dr. Nada Matsura hat geschätzt, dass man ohne Essen relativ lang leben könne. Prince hat gesungen. Die jüngeren Belgrader erzählten nachher, dass die Bombardierung die beste Zeit ihres Lebens war, weil sie ständig auf Techno-Martinis tanzten. Für mich waren die 3 Monate der Operation ein Loch und ein negativer Trip mit Liebe. Gelegentlich eine Tramadol-Idylle. Außerdem Erdbeeren essen, Frühling, Kotzen ohne Sorgen, Einsamkeit, Lesen und äußerst schlecht philosophieren im Tagebuch. Als ein Journalist aus Deutschland 10 Jahre später im Café Jenseits in Wien seine Reue äußerte, dass er damals so enthusiastisch die Operation befürwortet und sie für goldrichtig gehalten hatte, vor allem jetzt, wo er mit meiner Person ein Gesicht zu dem Gebiet habe, habe ich gemeint, kein Problem. Aber ich war nicht ganz ehrlich. Mit 9 waren wir schon dagegen. Mit 11 waren wir verwirrt und dagegen. Von 13 bis 16 waren wir dagegen. Ja, eigentlich immer. Das ist unsere größte Leistung. Wir sind auf Demos gegangen. Wir sind immer noch dagegen. Aber ein bisschen müde. Ständig wird in unserem Namen Schreckliches getan. Und es kotzt mich sowas von an. So eine Bombardierung ist doch nichts Persönliches. Von oben sieht man nicht alle Details. Belgrad. Es ist ganz natürlich, dass Kinder unter diesen Bedingungen Zeichen von Angst, Apathie, Hilflosigkeit oder sogar Verzweiflung zeigen. Es ist normal, dass sie ihr Verhalten ändern und Anzeichen von Stress zeigen, sich zurückziehen, den Willen verlieren zu spielen oder zu essen, dass sie Schlafstörungen bekommen oder wieder ihre Nägel zu beißen und ihr Bett zu nässen beginnen. Manche Kinder reagieren noch heftiger. Sie bekommen Albträume, oder werden von einem Thema lange besessen oder von einem Spiel. Welche Folgen für alle Bewohner Jugoslawiens zu erwarten sind, werden wir erst sehen können, wenn dieses Unglück vorbei ist. Sich bei Konzerten zu versammeln, ist sehr wichtig für die psychische Gesundheit junger Menschen. Sie versuchen, das alltägliche Leben zu imitieren. Aber wer sich wirklich wie gefühlt hat, werden wir erst wissen, wenn alles vorbei ist, meint die Psychologin Lucrezia Vranjeshevich. 1.4. Ich esse, um groß zu werden. Socken 50 Dinar, Unterhose 36, B 200, Zahnpasta 20, Brillantine 20 ist gleich 326 Dinar. 20 plus 20 plus 50 plus 100 plus 100 ist gleich 290. Wir hatten 20 Dinar und wir wollten mehr. Niemand von uns wusste, wie viel. Wir wollten einfach mehr. Ich hatte noch nie Sex gehabt. Aber das würde sich während der NATO-Operation Allied Force allmählich ändern. 29.03. 22.58 Uhr. Diesmal werde ich dich umarmen. Schön und ganz spontan, wie man ein geliebtes Wesen umarmen sollte. Aber jetzt, wo ich dich sehe, habe ich mir Folgendes gedacht. Dein Gesicht ist schmaler, als ich dachte. Und ich hasse diesen Rollkragen. Fünfter, vierter. Ein schöner Tag heute. Spaziergang. Friss Scheiße. Sowohl das als auch ein Spaziergang. Im April war die Zeit schon komplett weg vom Fenster. Hinter uns gab es nichts, vor uns frag nicht. Und als Bojana und ich am 6. April 1999 den riesigen Joint mit Albanka-Gras fertig geraucht hatten, hat uns eine Erkenntnis von der Parkbank gehauen. 6.4. Hände weg von dieser Theorie, falls ihr ein schwaches Herz habt und an Glück, Schönheit und das Gute glaubt. Es geht um Kontaktlinsen. Unsere Augen sehen die Welt prinzipiell so, wie sie ist, und die Welt ist dunkel und grau. Es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit. Es gibt nur diesen Augenblick. Und dieser Augenblick ist unbeschreiblich düster. Der Tag ist wahnsinnig schön. Als wäre alles nicht echt. Als wäre etwas dahinter. Etwas Schlimmes auf jeden Fall. Als hätten wir Filter, die die Realität schöner machen. Ja. Dabei ist sie ein Horror. Die Filter sind kaputt. Deswegen können wir das sehen. Wir tragen Kontaktlinsen. Ich wollte das Gleiche sagen. Ich weiß. Kontaktlinsen, die die Welt schöner machen. Aber wir wissen nicht, dass wir sie tragen. Nein. Weil sie uns bei der Geburt eingebaut werden. Ja. Nur meine und deine sind kaputt. Bei gewissen Leuten werden sie in der letzten Zeit kaputt. Wegen dem abgereicherten Uran. Aber nur wir zwei wissen, was der Fall ist. Die anderen denken sich zwar auch, da stimmt was nicht. Aber wir zwei haben jeweils eine Kontaktlinse rausgenommen. Krass. Ich sehe das total vor mir. Siehst du diesen Baum? Er mag uns wie ein schöner grüner Baum vorkommen. Es könnte eine Erle oder etwas anderes. Das wissen wir nicht, weil wir Stadtkinder sind. Ja, wir wissen nur, welcher Bus wohin fährt und wie man sich verhält, wenn Exhibitionisten ihre Schwänze auspacken. Also ja. Ja. Aber es ist auch egal, ob es eine Eiche oder eine Erle ist, weil es ist eigentlich gar kein Baum. Nein. Wenn du deine Kontaktlinsen rausnimmst, siehst du's. Der Baum ist ein Haufen Stacheldraht, in den sich schimmlige, verfaulte Hautfetzen verfangen haben. Das erklärt übrigens den Gestank im Park. Siehst du diesen Jungen da, der immer im Kreis auf seinem Rad fährt? Mhm. Stimmt. Aber leider, das ist kein glückliches, spielendes Kind, sondern ein gequältes Wesen. Ein alter, kleinwüchsiger Sklave, der nicht mehr kann und stirbt. Am nächsten Tag wird er durch einen anderen Sklaven ersetzt. Aber das Kind, das wir mit Kontaktlinsen sehen, wird das gleiche Kind bleiben. Das ist die beste Idee, die wir je hatten. Ja. Siehst du uns zwei? Aber so weit traue ich mich gar nicht zu denken. Auch mit Linsen ist nicht alles toll, das ist klar. Hm. Es gibt Lepra, Scheiße und Gestank. Hm. Aber ohne Linsen ist all das noch viel schlimmer, als wir es kennen. Es ist unerträglich. Wir müssen einen Film machen. Ich werde darüber schreiben. Hoffentlich. Dreht nicht jemand den Film vor uns. Natürlich waren wir bekifft und die Kontaktlinsentheorie brüchig, aber wir hatten uns nie vorher so gut verstanden. Möglicherweise war das der wichtigste Moment unserer Freundschaft und wir schwiegen deshalb ein bisschen in der feierlichen Atmosphäre. 9.4.18:40 Uhr. Ich hatte eine Idee für ein Buch. Es wäre eine Dystopie gewesen über Menschen. Natürlich über Menschen, die in einer grauen, postapokalyptischen Realität leben, aber die Welt als eine schöne wahrnehmen, dank spezieller Kontaktlinsen. Später würde Boyana einen Film daraus machen. Leider habe ich gerade erfahren, dass so ein Film schon existiert. Der neue Blockbuster Matrix war seit März draußen. Leila hatte die Raubkopie schon gesehen. 11.4. Sie haben uns alles weggenommen, sogar die Kontaktlinsen aus dem Kopf. Da, wo die Zukunft sein soll, ist eine dicke Wand. Und vielleicht sollten wir die Wand lieben, weil sie uns schützt. Milosevic wird nicht zurückweichen. Alle Felder werden beackert. Fabriken werden neu gebaut. Die UCK wird angreifen. Eine Kosovo-Serbin wird Miss World werden. Alles wird repariert. Es wird zu keinen Warenmängeln kommen. Der Westen wird diesen Krieg verlieren. Die Aggressoren werden keinen Erfolg haben. Niemand wird die Hoffnung umbringen können. Es wird nicht wieder Bonks statt Geld geben. Das Vaterland wird verteidigt werden. Die kleine Miliza wird niemand vergessen. Das Böse wird besiegt. Belgrad wird der Bombardierung standhalten. Straßen werden neu gebaut. Flughäfen werden renoviert. Bahnhöfe und Gleise werden wiederhergestellt. Es wird genug zu essen geben. Im Sommer haben wir mit Popcorn bei Leila gesessen und Reality Bites geguckt, als uns die Nachricht erreichte, dass am nächsten Tag die Bombardierung vorbei sein würde. Gestern gegen 22 Uhr wurde das Kosovo-Friedensabkommen unterzeichnet. In den meisten Städten Serbiens sind die Bürger auf die Straßen gelaufen, haben aus ihren Pistolen und automatischen Waffen geschossen. Sie zündeten Feuerwerke. Man hörte sogar die feierlichen Schüsse der Bodenverteidigungseinheiten. Der Schaden durch die Bombardierung wird allein in der Hauptstadt auf 3 bis 5 Milliarden Dollar geschätzt. Es ist unklar, womit im Winter geheizt werden soll. Den Fischen sind die Schwimmblasen geplatzt und fast alle Vögel haben das Land verlassen. Ich muss mich hinlegen. Ich kann nicht denken. Bis jetzt waren wir im Gefängnis und jetzt lassen sie uns raus ins Nichts. Wir haben uns an dieses Vakuum angepasst. Ich hab gedacht, dass wir uns über das Ende der Bombardierung freuen würden. Aber hey, was werden wir zum Beispiel die nächsten Wochen machen? Nichts? Zu dritt weinen wir normalerweise nicht. Es wird alles schlimmer. Und hinter uns sind furchtbare Jahre. Weißt du noch, als du jeden Tag Kohlsuppe gegessen hast? Die Brücken sind kaputt. Wir werden noch weniger haben als vorher. Das war Juni. Danach kam ein Loch ohne Erinnerungen. Irgendwo im Loch ist die Matura-Feier, zu der wir nicht gegangen sind. Am 11. August sind wir zu einem Feld am Stadtrand gefahren, um uns die Sonnenfinsternis anzusehen und mit der Sache abzuschließen. Es war nicht schlimm, aber es war nicht nichts. Frag die Angst von Barbie Markovic. Mit Johanna Schwertfeger, Camilla Renschke Lou Zölkau, Mareike Hein, Philipp Scheppmann und Lutz Göhnermeier. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Barbara Göbel. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Boyana hat mir dann über Viber noch die Nachricht geschickt, mit der jemand in der WhatsApp-Gruppe mitten in den Gesprächen über die Frisuren und damaligen Lieblingslieder seine Klasse abgemeldet hat. Sie hat gemeint, das ist so krass und wahr, aber ihr geht es gut. Sie will trotzdem mitmachen. Liebe Freunde, ich melde die Klasse 4-3 von der Feier ab. 6 Personen leben im Ausland, 3 sind verstorben. 5 können wir seit der Schule nicht finden und von den restlichen 12 habe ich Kontakt nur mit 3. Aber die haben nicht wirklich Lust, sich auf diese Weise fake zu versammeln, da wir damals einfach zerfallen sind. In jedem Sinne. Viel Spaß und schönen Abend. Vielleicht in 10 Jahren. Dramaturgie Gerrit Bohms.